Radio Frankfurt. Der Kaiser von Portugalien. Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Schauspiel von Selma Lagerlöf in einer Funkfassung von Hans Kettler. Musik Winfried Zillig, Regie Theodor Steiner. So, Jan, jetzt ist es bald vorbei. Regnen tut es auch noch, sonst würde ich davonlaufen. Und Katrin ist ja gesund und frisch, sie wird's schon überstehen. Ach, du lieber Gott, ach, du lieber Gott. So mach doch nicht ein so unglückliches Gesicht, Jan. Als ob man dazu nicht allen Grund hätte. Du wirst es noch erleben, Jan, was es heißt, Vater zu werden. Und das kann doch jeder werden, wenn er nicht lahm oder ein Krüppel ist. Nee, Mutter Auffaller, das hier ist akkurat das schlimmste Unglück, das passieren konnte. Aber pfui, Jan, so darfst du doch nicht reden. Als Trine und ich heirateten, da haben wir das getan, weil wir nicht länger als Knecht und Magd auf dem Hof sein mochten. Aber dass so ein altes Frauenzimmer wie die Trine noch Kinder in die Welt setzen würde, nee, das habe ich nicht erwartet. Du verdienst es wirklich nicht, Vater zu werden. Wie hätte ich damals, als der Bauer mir anbot, auf seinem Grund und Boden mir ein Haus zu bauen, hätte ich damals gewusst, dass es diese Folgen haben würde? Ja, ich hätte weiß Gott Nein gesagt. Ja, mit diesen Folgen, Jan, muss man rechnen, wenn Mann und Mädchen zusammenziehen. Und was kostet nicht all dieser Kram, diese Windeln und all das Zeug? Ja, wo soll ich denn das hernehmen? Nein, ich nenne das ein Unglück. Um nicht ein schlimmeres Wort zu gebrauchen. Aber Jan... Mutter auf Haller! Ja, ich komme schon, ich komme! Oh, Jan Andersen, was ist bloß mit dir los? Warum geht alles verkehrt? Immer wirst du zurückgesetzt. Ja. Da ist das Ungeheuer. Ach du mein Gott und ewiger Erlöser, was schickst du uns armen Leuten für Prüfung und Not? Guten Tag, Jan. Guten Tag, Ola. Man kann dir wohl gratulieren. Wozu denn? Kannst du etwa nicht hören? Da sind zwei Weiber außer der Hebamme bei Trine. Könnte da nicht eine von ihnen sich die Mühe machen, herzukommen, um dem Vater zu verkünden, was und wer da angekommen ist? Sie müssen das Kind doch erst wickeln, ja. Gehören da drei Paar Hände dazu? Denken die da drin überhaupt an den Vater? Da weiß er denn, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird? Könnte man bloß fort von hier, weg von diesem ganzen Kram. Still, ja. Da kommt Mutter auf Faller und die Hebamme mit dem Kind auf dem Arm. Ist das nicht ein liebes kleines Mädel? So wie sie dem Vater vorgestellt wird, schweigt sie still. Hier sollst du ein kleines Mädel sehen, das sich gewaschen hat, Jan. Hier, Jan. Soll ich das halten? Ja, bist du nicht der Vater? Oh, das lässt sich ja wohl nicht bestreiten. Na also, nimm doch dein eigen Fleisch und Blut in deinen Arm. So. Also, du bist ein kleines Mädchen. Ja, und ein schönes, fein gebaut mit weißer Haut, wie ein vornehmes Fräulein. Die Amme sagte gleich, das Kind wäre dem Vater ähnlich. Findet ihr das, Christine? Findet ihr? Ja, ganz dein Ebenbild. Wie blau die Augen sind. Ja. Das blaueste Blau. Christine. Was? Ach, bitte leg doch mal deine Hand hier auf meine Brust. Mein Herz ist so unruhig. Oh, ihr habt tüchtig Herzklopfen, Jan. Das habt ihr doch sonst nicht. Nee, nicht so. Seid ihr krank? Nein. Tut euch etwas weh? Oh, keine Spur. Soll ich euch lieber das Kind abnehmen? Nein, lass sie nur hier. Das gefällt ihr. Du hast wohl noch nie einen Menschen so lieb gehabt, dass du Herzklopfen davon bekommen hast, was? Nee, Herzklopfen habe ich noch nie davon gehabt. Na, dann wird's aber Zeit, Jan. Wer in seinem Herzen nichts spürt, weder Leid noch Freude, der ist gar kein richtiger Mensch. Dann müsste man also sozusagen beinahe dankbar sein für den kleinen Wald. Ja, das muss man, Jan. Guten Tag alle miteinander. Guten Tag, Vater Auffaller. Du kannst gleich meine Worte bestätigen. Was soll ich denn bestätigen? Dass für uns Menschen ein kleines Kind die größte Freude ist. Na, deshalb musst du ja auch bei jeder Geburt hier im Dorf mit dabei sein. Ich sage dir auch vielen Dank, Mutter Auffaller. Auch ist ja nicht der Rede wert. So, jetzt nehme ich das Kleine. Dann kannst du zu Trine gehen. Gleich. Lass mir noch das Kind. So ist recht, Jan. Gib sie nicht her. Ich meine, wir Väter müssen doch auf unsere kleinen Mädchen aufpassen. Scheint ein richtiges Staatsmädel zu sein. Sie kann sich wahrhaftig auch nicht über den Empfang beklagen. Siehst du, was Erik Auffaller trägt, Jan? Die Mütze und den Stock, die er von seiner Majestät im König bekommen hat. Ja. Ja, Mutter hat mir die Erbstücke zurechtgelegt. Sie findet, dass eine Geburt zu den hohen Feiertagen des Jahres zu rechnen ist. Und Erik hat auch versprochen, Pate zu sein. Das habe ich. Sag mal, Jan, wie soll denn das Mädel überhaupt heißen? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, Trine meinte, wenn es ein Junge wäre, sollte er Erik heißen. Würde es ein Mädchen, so möchte sie sie Kaja nennen. Kaja? Oh, so ein Bauernname. Oh, das ist mein Taufname und auch der Name meiner Mutter. Oh, daran habe ich nicht gedacht, Mutter Auffaller. Hier muss der Vater bestimmen, das ist sein Recht. Ja, ja. Das ist recht, Jan. Das muss genau überlegt werden. Einen Namen tragen wir nämlich von der Wiege bis zu unserem Grabe mit uns herum. Es ist doch sozusagen mein erstes Geschenk an das kleine Mädchen. Ihr könnt ja meinen Namen nehmen, der soll sehr hübsch sein. Christine? Nee. Dann kann ich dir nur den Rat geben, es ebenso zu machen, wie es der Techniker mit seiner jüngsten Tochter gemacht hat. Was hat er denn gemacht, Christine? Er hat sich mit seinem kleinen Mädchen auf dem Arm an die Haustür gestellt und die erste Frau, die vorbeikam, hat er nach dem Namen gefragt. Und den hat seine Tochter bekommen. Mach mal die Tür auf, Ola. Da kommt keiner. Außer der Sonne. Da kommt sie gerade. Die Sonne. Ja, wartet mal. Sie soll heißen... Clara Fina Gullaborg. Ach du lieber Gott, was ist denn das für ein Name? Helle, klare Goldborg. Ach, so einen Namen habe ich noch nie gehört. Wie bist du denn darauf gekommen, Jan? Wie kann ich das wissen? Das kleine Mädchen hat ihn mir wohl eingegeben. Aber was wird der Küster zu so einem Namen sagen? Und der Pastor. Ja, und das ganze Dorf. Clara Fina Gullaborg. Also das nenne ich einen Namen. Er ist nur nicht gut genug für Sie. So einen Namen habe ich noch nie gehört. Ich bezweifle auch, dass ihr je so ein Mädchen getroffen habt. Sieht sie nicht aus wie eine junge Dame? Dabei ist sie erst 17 Jahre alt. Das sage ich ja eben. Seht euch das Kleid einmal richtig an. Prachtzeug, was? Ja, das lässt sich nicht bestreiten. 20 Kronen, kann man das Geld nennen? Nur für den, der keines hat, ist es Geld. Ich will das Kleid nicht, Vater. Ihr gönnt das wohl eurer Tochter nicht. Sollte mein kleines Mädchen nach Verdienst gekleidet werden, ja, so wäre Samt und Seide nicht zu kostbar. Soll ein Mädchen heutzutage ihr Glück machen, muss sie stetig angezogen sein. Erst dann werden die reichen jungen Männer auf sie aufmerksam. Mir liegt nichts daran, durch ein neues Kleid einen Mann zu erobern. Ihr seid unverständlich, Clara Gulla. Versucht doch erst einmal, ob es euch passt. Den Willen kannst du dem Herrn doch tun, Clara Gulla. Ihr versprecht mir, dass es dem Vater nichts kostet? Ich verspreche, dass ich nicht einmal versuchen werde, ihn zu überreden. Dann ist es gut. Ihr habt wirklich eine brave Tochter. Sie ist auf euren Geldbeutel bedacht. Sie weiß, wie wenig drin ist. Die meisten jungen Mädchen sind heutzutage nicht so. Meine Clara Gulla ist nicht wie die anderen. Einmal hat sie mir im ganzen Dorf sozusagen eine öffentliche Anerkennung als Vater verschafft. Wie ist das gekommen? Bei einer Prüfung wurden die Kinder gefragt, ob sie für Gott einen anderen Namen wüssten. Und darauf konnten sie nicht antworten. Ja, zum Teufel, was soll man darauf auch antworten? Aber Gulla konnte eine Antwort geben. Rasch stand sie auf und sagte mit deutlicher Stimme, wir nennen Gott den Herrn Jan. Das war wirklich eine Auszeichnung für Sie. Ja, das war's. Und der Herr Lehrer hat es auch sehr hübsch ausgelegt. Clara Gulla hätte sagen wollen, ein Vater sei das Beste, was wir Menschen kennen. Und darüber könne man sich nicht wundern, wenn man wüsste, einen wie guten, aufopfernden Vater Clara Gulla habe. So, jetzt habe ich euren Wunsch erfüllt. Super, Fino. Fein, fein. Könnte ich jetzt in die Stadt gehen, ohne dass die Leute sagen würden, da geht ein Bauernmädchen? Ihr könntet euch neben Ihrer Majestät die Königin setzen, ohne dass die Leute daran Anstoß nehmen würden. Also sagen wir 14 Kronen bar. Ist das euer Versprechen? Für diesen Preis ist es so gut wie geschenkt. Ich mache mir gar nichts aus dem Kleid, Vater. Wartet einmal, Clara Gulla. Was wollt ihr? Das Kleid passt euch, als wäret ihr bestimmt, es zu tragen. Es gehört euch. Ja, für 14 Kronen. Nein, umsonst. Was sagt ihr da? Umsonst? Das kann eine gute Reklame sein. Das kann reellen Handel nach sich ziehen. Tja, zu dem Preis ist das Kleid nicht zu teuer, nicht wahr, Vater? Nein. Jan, du bringst uns ja ins Unglück. So, ich, Trine. Zieh sofort das Kleid aus, Gulla. Wie könnt ihr den alten Narren verführen, sich in so einen Wahnsinn einzulassen? Geschäft ist Geschäft. Das lässt sich nicht umstoßen. Natürlich kann man es umstoßen. Keinen roten Heller bekommt ihr. Das verlange ich auch gar nicht. Was sind denn das für Fuchsereien? Mutter, er hat es mir geschenkt. Ich muss zum Dampfer. Ihr werdet wohl die Sache für mich regeln, Jan Andersen, sodass ich keinen Schaden davon habe. Siehst du, Trine, solche Geschäfte kann unsere kleine Clara Gulla machen. Ja, das hätte sonst keiner fertiggebracht. Guten Tag, Jan. Guten Tag, Lars Gunnarsen. Was verschafft uns die Ehre, den Schwiegersohn auf Falla bei uns zu sehen? Guten Tag, Trine. Guten Tag, Gulla. Ja, sieh mal an. Hier hat man sich ein Stadtkleid kaufen können. Wollt ihr euch nicht setzen, Lars Gunnarsson? Ich stehe lieber. Ich habe erst eine gute Weile mit dem Kaufmann zusammengesessen. Er hat mächtig auf dich geschimpft, Jan. Auf mich? Ein Kaufmann mag nicht, wenn seine Kundschaft abwandert nach außerhalb. Besonders wenn ihr Schulden bei ihm habt, könnt ihr euch das nicht leisten. Wir haben aber gar nichts von außerhalb gekauft. Wir haben beide den Händler Eriksen hier Halt machen sehen. Und gleich danach ist Gulla mit dem Kleid aufgetaucht. Wir haben das Kleid nicht gekauft. So, da habt ihr es etwa geschenkt bekommen. Ja, ganz recht, das haben wir. Ich bin ja gutgläubig, aber dass Händler Eriksen aus Karlstadt hier nach Skorlicke gefahren kommt, um Kleider zu verschenken, das nenne ich eine feiste Lüge. Jan lügt nicht. So. Aber da wir gerade über Geschäfte reden, so habe ich mir sagen lassen, dass ihr auch dieses Haus für so eine Art Geschenk haltet. Dein Schwiegervater, der selige Erik auf Faller, hat uns geholfen, dieses Haus zu bauen. Auf wessen Boden liegt euer Haus? Erik hat uns das Stück Land geschenkt. Ja, ihr seid ja die reinsten Glücksschweine. Alles bekommt ihr geschenkt. Aber Schwiegervater ist doch wohl so umsichtig gewesen, euch Papiere über das Stück Land zu geben. Sonst fällt das Haus ja an den, dem der Grund und Boden gehört. Sein Schwiegervater hat gesagt, es wäre unser Grund und Boden. Den kann uns keiner nehmen. Was Schwiegervater gesagt hat, kann er ja nicht mehr wiederholen. Aber was sein war, ist jetzt mein. Wenn ihr also keine Papiere habt, so verlange ich 100 Kronen. Da bin ich doch sehr anständig. Und weswegen willst du unser Haus stehlen? Nimm deinen Mund in Acht, Trine. Und dann noch etwas. Der Kaufmann hat mir das hier gegeben. Willst du die Richtigkeit dieser Rechnung anerkennen? 123 Kronen. Ja, Da der Kaufmann sich von euch gekränkt fühlt, so hat er mir die Eintreibung der Schuld übertragen. Ich merke, wir sollen von Haus und Heim vertrieben werden. Das sind also im Ganzen 223 Kronen und 50 Öre, die du mir schuldig bist. Du hast Frist bis zum 1. Januar damit. Keiner soll sagen, dass ich nicht langmütig bin. Wenn er Jan das Haus nimmt, so ist es aus mit ihm. Ich will nur mein Recht. Und sonst nichts. Ich weiß recht gut, warum Vater und Mutter vom Dorf gejagt werden sollen. Dann behalte dein Wissen für dich. Lars soll sich etwas bedenken, ehe er uns fortjagt. So, meinst du? Wenn du uns wegjagst, dann erzähle ich es, wie es zuging, als dein Schwiegervater oben im Wald erfror. Was willst du damit sagen? Vater hatte dich gebeten, mit den Pferden zu kommen und ihn nach Hause zu fahren. Aber du wolltest nicht, dass dein Schwiegervater gerettet würde. Bist du ganz närrisch, Mädchen? Ihr müsst keine Angst vor ihm haben. Er will uns nur aus dem Dorf jagen, weil wir etwas wissen. Ich sage euch, ist die Schuld bis zum 1. Januar nicht bezahlt. So werdet ihr das Haus hier mit Schimpf und Schande verlassen. Gulla, jetzt hast du ihn ernstlich böse gemacht. Gut, dass Gulla gesprochen hat. Ich sah das Kainszeichen auf seiner Stirn. Mein alter Bauer hat das von uns verlangt. Aber was soll denn aus uns werden? Du weißt, dass wir das Geld nicht beschaffen können. Ach, warum musste auch alles für das Mädel hergegeben werden? Vater, ich gehe in die Stadt. Ich schaffe dir das Geld. Es kann doch nicht so schwer sein, es bis Neujahr zu verdienen. Clara, Fina Gullaborg. Du sollst nie von hier weg müssen, Vater. Es ist ja auch Zeit, dass das Mädel mal hinauskommt. Ja, früher einmal hat dein Vater auch geglaubt, er würde es zu etwas bringen. Aber er konnte es nicht schaffen. Doch an dem Tag, als ich dich zum ersten Mal in meinen Armen hielt, da sprach es in mir, jetzt bist du reich mit dem Reichen. Und dieses kleine Mädchen bringt ihr des Lebens Herrlichkeit und Freude. Ach, immer musst du ihr einreden, dass sie etwas Ungewöhnliches ist. Na, sag ich etwas anderes, als was du selber denkst, Trine. Was heute alles geschieht? Eriksen schenkt mir ein Kleid und dann gehe ich in die Welt hinaus. Aber wie sollen wir hier ohne dich leben? Ein halbes Jahr geht doch rasch herum, Vater. Mutter, Vater ist so traurig. Das geht vorüber. Vater, wenn du lieber willst, dass ich hier bleibe, so reise ich nicht. Denk an das Haus, Gulla. Das ist mir egal. Wenn Vater möchte, dass ich hier bleibe, so bleibe ich. Du sollst reisen, Clara Gulla. Ich weiß ja, dass du es meinetwegen tust. Weißt du, Vater, wenn ich in die Stadt komme, begnüge ich mich nicht mit der ersten besten Stellung. Nein, ich will mich gut umsehen und einen Posten finden, wo ich Geld verdienen kann. Richtig viel Geld. Für dich und für Mutter. Ich will mein Geld haben. Hörst du? Mein Geld. Ich bin auf allen Mietskontoren gewesen und habe bei allen Adressen nachgefragt. Na und? Na und? Nirgends konnten sie mich brauchen. Das ist doch klar. Hast du in herrschaftlichen Häusern gedient, kannst du kochen, servieren. Aber ich will jetzt mein Geld haben, hier ist die Rechnung. 14 Tage kosten Logis, macht im Ganzen 37 Kronen 35 Öre, verstehst du? Ja. Gib mir dein Portemonnaie. Hier. 87 Öre? Ist das alles, was du hast? Ja, Frau Jans. Pack deine Klamotten in den Koffer. Ja, Frau Jans. Den behalte ich als Pfand. All meine Sachen? Die Lumpen sind keine 5 Kronen wert. Jetzt kannst du dich wegscheren. Aber wenn du das Geld binnen 3 Tagen nicht bringst, gehe ich zur Polizei und zeige dich an. Ich habe doch nichts getan. Sieh einer an. So eine Frechheit. In ein Hotel gehen, ohne bezahlen zu können, das ist Betrügerei. Betrügerei? Das könnte euch Mistbauern so passen, ins Hotel gehen und Kostenlogis gratis zu bekommen. Aber daraus wird nichts. Hab ich das Geld bis Samstag nicht, so kommst du ins Loch, so wahr ich Adele Jansson heiße. Oh mein Gott. Für heulen, das ist keine Kunst, aber bezahlen, was man schuldig ist. Ich könnte dir vielleicht eine Stellung sagen, wo du das Geld verdienen kannst. Ach, Frau Jansson. Ich könnte dich vielleicht an jemanden empfehlen, wo du in ein paar Tagen das Geld zusammen hast. 37 Kronen. Vielleicht etwas mehr, vielleicht etwas weniger. 20 Kronen täglich sind keine Unmöglichkeit. 20 Kronen täglich? Oh, dann könnten wir ja Lars Gunnarsson bezahlen. Wer ist das? Dem ist Vater 223 Kronen schuldig. Die müssen bis zum 1. Januar bezahlt sein. Sonst nimmt er uns das Haus. Bis zum 1. Januar könntest du bequem so viel zusammen haben. Es kommt bloß darauf an, ob du ein kluges, vernünftiges Mädchen bist. Und keine so gewöhnliche dumme Bauerngans. Dann geht's nicht. Ach, Frau Jansen, ich habe Vater das Geld so bestimmt versprochen. Ich könnte es nicht ertragen, ohne das Geld nach Hause heißen zu müssen. Willkommen daheim, sollst bei uns nun sein, Clara, Fina, Gulla. Na, was sagst du dazu, Trine? Das sind ja sehr schöne Worte. Das klingt ja beinahe wie ein Choral. Aber du fängst schon wieder an, dem Mädel den Kopf zu verdrehen. Noch weißt du, Trine, da hat das Kind in der großen fremden Stadt für uns beiden Alten gekämpft und gestritten. Und dann gönnst du ihr nicht ein bisschen Ehre bei der Heimkehr. Du, pass mal auf. Ich werde unten auf der Brücke stehen und tun, als hätte ich sie gar nicht erwartet. Und wenn Clara Gulla das sieht, dann wird sie ein ganz trauriges Gesicht machen. Und sobald sie an Land kommt, wird sie mir sagen, dass sie keinen Heller für uns gespart hat. Ach du mein Heiland, sag doch sowas nicht. Ja, ich tue, als glaube ich ihr das und rede streng mit ihr. Du weißt doch, Clara Gulla, dass Trine und ich nur auf das Geld sehen. Und dann wird sie ein ganz unglückliches Gesicht machen. Aber wenn sie dann nach Hause kommt, zieht sie eine dicke Brieftasche heraus und dann darfst du all die Scheine zählen, Trine. Werden Gulla und ich uns bei den Händen halten. Und dann singe ich. Wir grüßen dich alle, willkommen daheim. Guten Tag. Sollst bei uns nun sein, Clara, Fina, Gulla. Da hört man, dass ihr das Kind heute zurückerwartet. Ja, er ist ganz von Sinnen vor Freude. Es wird eine schöne Stunde für euch sein. Wenn sie nur das Geld verdient hat. Ach, das hat keine Not. Das Mädel hat Glück. Es sollte mich nicht wundern, wenn sie das drei- oder vierfache heimbrächte. Siehst du, Ola, das denke ich auch. Doch vielleicht kommt sie mit einem ganzen Koffer voll Silber und Gold. Ach, lass doch die Übertreibungen, Ola. Du kümmere dich nicht um Trine, Ola. Die ist immer so spitzfindig. Himmel, da kommt schon der Dampfer. Ich stehe hier und vertue meine Zeit. So eine Freude. Ja, Ola. Er freut sich so, dass er die ganze Nacht kein Auge zugetan hat. Und ein Dutzend Mal ist er zur Brücke gelaufen, um nach dem Dampfer Ausschau zu halten. Sie ist ihm alles hier auf Erden. Ja, das ist sie. Ich begreife gar nicht, wie Jan diese Zeit ausgehalten hat. Ich wäre ja auch mitgegangen. Aber ich dachte, Jan wollte lieber allein gehen. Das kann schon stimmen. Die bleiben aber lang. Sie werden sich wohl erst aussprechen. Ja, und dann hat sie ja ihren schweren Koffer. Vielleicht auch noch andere gute Sachen. Ich werde mal zum Fenster gehen. Siehst du was, Ola? Noch nichts. Jetzt fährt der Dampfer aus dem Fjord hinaus. Sie stehen unten und schwatzen und werden nicht fertig. Wie feierlich ist das? Wie bei einem großen Festtag. Es ist ja auch Silvester heute. Da kommt Jan. Und Gulla? Er ist allein. Gott steh uns bei. Wie soll das jetzt gehen? Oh, Jan. Jan. Lass mich. Komm, setz dich auf die Bank. Sie ist also nicht mitgekommen. Nein, ist nicht mitgekommen. Jan. Oh, so ein Unglück. Jetzt werden wir mit Schimpf und Schande aus dem Dorf gejagt. Ach, Hindernisse können überall kommen. Sie hat sich vielleicht verspätet. Wenn wir hier im Haus bleiben sollen, wie Gulla uns so bestimmt in ihrem Brief versprochen hat, dann müsste sie heute spätestens kommen. Ihr habt keinen anderen Brief von ihr bekommen? Wir haben uns ja gewundert, dass sie gar nichts näher schrieb. Aber ich dachte, wenn man im Dienst ist, da ist bloß Arbeit und Plage vom Morgen bis zum späten Abend. Guten Tag. Ich habe dich unten an der Brücke gesehen, Jan. Du hast wohl Gulla erwartet. Sie ist nicht nach Hause gekommen. Ja. Ihr könnt euch wohl denken, warum ich herkomme. Guten Tag, Trine. Guten Tag, Mutter Auffalla. Na, Schwiegermutter, machst du Visiten? Ist es wahr, Lars, dass du Jan und Trine von ihrem Haus vertreiben willst? Du bist als herrschsüchtig bekannt, Schwiegermutter, und misch dich gern in Sachen, die dich nichts angehen. Aber meine Angelegenheiten, die ordne ich selber. Dein Schwiegervater Erik Auffalla hat Jan den Grund und Boden hier geschenkt. Ach, sieh einer an. Wo steht denn das geschrieben? Das steht in meinem Herzen geschrieben, Lars. Und ich zeuge für Jans Recht vor den Richtern, wenn es sein muss. Was solltest du dir überlegen? Nimmst du gegen den Mann deiner Tochter Partei, wo ich dich ernähre und kleide? Ja. Und lässt du Jan und Trine nicht in Frieden, so sollen deine Tage auch keine guten sein, solange ich lebe. Du schaust mich an, als wäre ich ein Verbrecher. Und nicht ein Mann, der nur sein Recht will. Es ist nicht recht, Jan und Trine das Land zu nehmen. Es gehört ihnen. So hat es Erik gewollt. Dann ist es vielleicht auch nicht recht, das Geld zu verlangen, das man laut Dokument mir schuldig ist. Trine, seid ihr Lars Geld schuldig? Er hat ja dem Kaufmann seine Forderung an uns abgekauft. Er will uns von Haus und Hof jagen. Du bist der leibhaftige Teufel. Gott verzeih mir, dass ich so harte Worte zu dem Mann meiner Tochter sagen muss. Nimm deinen Mund, ihr Nachtschwiegermutter! Du drohst mir! Na, warte, mein Junge! Das war wohl eine Unterhaltung nach eurem Herzen. Jan, kannst du jetzt zahlen? Du wirst dein Geld schon bekommen. Willst du etwa bürgen, Ola? Du bist mir nicht für eine einzige Krone gut. Das bin ich vielleicht nicht, Lars Gunnarsson. Aber wir wissen ja alle, dass ihr für viele Tausende gut seid. Da könnt ihr ja wohl noch etwas Frist geben. Die habe ich gegeben. Hörst du, Jan? Du siehst doch, dass er ganz zusammengebrochen ist. Ach, das schert mich nicht. Herein. Guten Tag. Guten Tag. Jan, der Advokat Carlsen aus Dorwick steht in der Stube. Ich möchte gern mit Jan Andersen aufs Grolicke sprechen. Bist du das? Nein, das ist der da liegt. Ist er krank? Nö. Ist er denn betrunken? Jan Andersen hat nie getrunken. Das sollte keine Beleidigung sein. Schläft er? Er kann nicht sprechen, weil er heute ein großes Missgeschick gehabt hat. Aber er versteht doch wohl, was ich sage. Oh ja. Die Sache ist die, dass ich vor ein paar Tagen einen Brief von einer bekam, die sich Clara Gulla, Jans Tochter, nennt. Sie schreibt, sie sei in die Stadt gegangen, um 223 Kronen und 50 Euro zu verdienen, die ihr Vater dem Lars Gunnarsson vom Fallerhof schuldig sei. Jetzt hat sie mir das Geld geschickt und mich gebeten, alles auf gesetzliche Weise mit diesem Gunnarsson zu ordnen, der wohl ein sehr unangenehmer Mann ist. Lars Gunnarsson auf Faller, das bin ich. Ganz unrecht scheint sie ja nicht zu haben. Ihr seht etwas böse aus. Das Mädchen ist klug, schon weil sie sich an mich wendet. Aber wo ist sie? Seid ihr damit einverstanden, dass ich Lars Gunnarsson den Betrag auszahle? Ja, und wir bedanken uns auch vielmals. Aber wo ist denn Clara Gulla? Wo sie ist? Davon steht nichts in dem Brief. Sie kommt also nicht nach Hause. Wie soll ich denn das wissen? 223 Kronen sind viel Geld, wenn man es mit seiner Hände Arbeit verdienen muss. Vielleicht könnt ihr mir die paar Kröten jetzt geben, damit ich nicht noch mehr Zeit vergeude. Wir wollen doch lieber ins Wirtshaus gehen und die Papiere in Ordnung bringen. Jetzt braucht ihr keine Angst mehr zu haben, dass euch das Haus genommen wird. Lebt wohl. Lebt wohl. Und vielen Dank auch. Jan, du hast doch verstanden, was der Carlsen gesagt hat. Doch, so alt ich bin, ich möchte tanzen und singen vor Freude. Jetzt sitzt ihr fest und sicher in dem Haus. Ja, das tun wir. Und Gott sei Dank dafür. Es ist sehr tüchtig, von einem kleinen Mädchen so viel Geld zusammenzubringen. Es ist immer etwas Besonderes mit dem Kind gewesen. Nie hat sie euch Kummer gemacht. Nein, nie. Was meinst du, Jan? Er hat Sehnsucht und er ist so bitter traurig. Es wird eine gute Weile dauern, ehe das vorübergeht. Weißt du, Trine, man könnte sich gut vorstellen, dass Clara Gulla, wenn sie in den großen Straßen rumgeht, da könnte es doch geschehen, dass ihr jemand begegnete. Wer sollte denn das sein? Na, da gehen doch die großen und vornehmen Leute der Stadt. Und es könnte doch sein, dass eine etwas schwach auf den Beinen wäre und umfiele. Gerade wenn Clara Gulla vorbeiging. Ja, und was dann? Nun, nehmen wir mal an, Gulla hilft ihr auf und bricht sie nach Hause. Ja, da könnte es doch sein, dass die alte Dame sähe, wie hübsch sie ist. Und wenn sie dann miteinander reden, dann merkt sie auch, wie klug Gulla ist. Och, das denkst du dir ja bloß aus, Ola. Aber jetzt will ich draußen mal nachsehen, ob's da nicht was Reelles auf den Tisch zu setzen gibt. Was guckst du denn so, Jan? Ich denke an das, was du gesagt hast, Ola. Vielleicht hast du mir noch mehr zu erzählen. Ich? Du willst mich vielleicht vorbereiten, Ola. Was meinst du, Jan? Du kannst wohl verstehen, es war mir ein großer und bitterer Kummer, in der ganzen langen Zeit kein einziges Wort von Clara Gulla zu hören. Aber jetzt sehe ich ja, dass sie anderen Briefe schreibt. Also vielleicht ist es so, dass sie aus irgendeinem Grunde nicht an uns schreiben will, dass sie von uns keinen Brief haben möchte. Warum denn? Es sollte mich gar nicht wundern, wenn Clara Gulla jetzt in den Sälen der Mächtigen umherginge, wo lustige Musik zu Tanz und Gesang erklingt. Und wenn die vornehmen Leute sie dann fragen, wer sie ist, dann antwortet sie vielleicht wie damals, als kleines Mädchen, und sagt, ich bin die Prinzessin von Portugalien. Ja, eine Prinzessin hast du Ulla ja schon genannt, als sie zur Welt kam. Da kann man ja schon verstehen, dass Clara Gulla uns nicht schreibt. Sie möchte wohl fürchten, dass wir beiden Alten eine so große Freude nicht ertragen könnten. Das ist es. Du weißt etwas, Ola. Was meinst du denn? Guten Tag. Willkommen, Mutter Auffaller. Könnte ich dich einmal allein sprechen, Jan? Ich gehe. Mir soll keiner Neugier vorwerfen. Du erinnerst dich noch an den alten Besitzer von Faller, der vor meinem Mann der Bauer dort war. Warum sollte ich mich nicht an deinen Vater erinnern? Er hat in Erik einen guten Schwiegersohn bekommen. Besser als der, den Erik und ich bekamen. Ihr habt sehr um Erik getrauert. Kannst du schweigen? Ja, das kann ich. Siehst du, damals als Vater im Sterben lag, rief er Erik zu sich und dankte ihm, weil Erik so gut gegen ihn war. Da musste ich den alten Stock und die grüne Mütze holen, die Großvater von der königlichen Majestät bekommen hatte und die er immer bei großen Festen trug. Dann sagte er zu Erik, ich könnte dir etwas schenken, was wertvoller wäre, aber es ist eine große Ehre für dich, diese Dinge zu bekommen, von denen alle wissen, dass ich sie so hoch geschätzt habe. Das ist eine gute Bürgschaft. Ja, das war's. Und Erik hat es auch verdient, dass er so geehrt wurde. Ich habe das oftmals Lars und Anna erzählt. Und als Erik im Sterben lag, haben sie wohl beide erwartet, Lars würde an das Bett gerufen werden. Aber es fiel Erik nicht ein, die Kleinodien Lars zu geben. Er hat es wohl vergessen. Ich habe ihn gefragt. Und er hat mir geantwortet, wenn ich wollte, könnte ich sie Lars geben. Er sei dazu nicht imstande. Jan, tu mir den Gefallen und antworte mir jetzt nur durch Zeichen. Hier ist der Stock und die Mütze. Kann ich sie Lars Gunnarsen geben? Das fragt ihr mich. Es wäre gut für mich, wenn ich Lars die Sachen geben könnte. Aber erst will ich wissen, ob Lars die Erbstücke mit dem gleichen Recht annehmen kann wie Erik. Man kommt ja am weitesten, wenn man friedfertig und versöhnlich ist. Das sagst du. Gut. Es ist besser für mich, nicht mehr zu wissen. Aber niemals soll Lars diese Dinge besitzen. Ich glaube, Erik wäre der gleichen Meinung. Das weiß ich jetzt. Und ich weiß, er ist mit dem zufrieden, was ich tue. Nimm du den Stock und die Mütze. Nein, nein, Mutter Auffaller, das wäre eine allzu große Ehre für mich. Sie wurden von Großvater und Vater und später auch von Erik fast wie Zepter und Krone angesehen. Hier, nimm sie. Und jetzt leb wohl, Jan. Wie Zepter und Krone. So wirst du erhöht, Jan Andersen. Hab Dank, Clara Fina Gulaba. Barmherziger Gott, wie kommst du zu den Erbstücken von Fallerhof, Jan? Ich habe noch nicht das Recht, dir das zu sagen. Hat Mutter Auffaller sie dir geschenkt? Sie hat sie mir überbracht. Ja. Dann hat sie dich vor allen hier im Dorf auszeichnen wollen. Sie musste es vielleicht. Ja. Wäre dieser Stock aus getriebenem Golde und diese Mütze hier wie eine Kaiserkrone geformt, so hätte das vielleicht Clara Gulla noch besser angestanden. Aber es kann schon sein, dass keine nur erdenkbare Ehrung für uns zu groß wäre. So rede doch nicht so, Mann. Du bist eine alte Närrin, Trine. Und nie kannst du spüren, was hinter dem Dunkel der Worte liegt. Doch es ist keine Zeit zu reden. Weder für die anderen noch für mich. Clara Gulla selbst hat es so gewollt. Aber wenn die Zeit kommt, dann werden alle Augen machen. Hörst du? Das ist auch ein großes, geheimnisvolles Zeichen. Sie läuten zur Silvestermesse. Wollen wir hingehen, Jan? Still, still. Hörst du? Das ist der Organist. Ist es nicht, als hörten wir Clara Gullas Stimme laut durch den ganzen Chor hindurch? Neue Gäste. Wie viele Personen, meine Herren? Fünf. Bitte, ein Tisch mit fünf Stühlen. Was habe ich euch gesagt? Ein feiner Laden, was? Ja. Die Herren wünschen? Fünf Bier. Bitte sehr. Das alte Jahr ist ja vorbei und neue gibt's in Masse. Immer dran, meine Herren, immer dran. Ja, zum Teufel, die kenne ich doch. Was? Die habe ich holster Teufel von oben bis unten eingekleidet. Gratis, ganz gratis. Da kriegst du sie sicher schon zum Einkaufspreis, was? Man kann es ja versuchen. Kellner. Bitte sehr. Sehen Sie die kleine Zwitscherlerche da oben? Das? Das ist die Molly. Das ist doch nicht die Molly, die da. Ja, hier ist die Molly getaucht. Können wir die mal hierher bekommen? Das ließe sie schon machen. Ja, und mit nach Hause? Das pflegt sich einrichten zu lassen. Sie soll herkommen, wenn sie fertig ist. Ich werde die Dame gleich verständigen. Ich setze mich hier in den Schatten, damit sie mich nicht gleich erkennt. Molly, du sollst zu den fünf Spießern dort kommen. Ach, lass mich doch mal einen Augenblick in Ruhe. Ich bin müde. Mach keine Zicken. Wir wollen dich mit nach Hause nehmen. Hm? Da ist Pinke Pinke zu holen. Ah, meinetwegen gehen wir. Hallo, na Molly. Na Peer. Prosit Neuer. Prosit Neuer, Molly. Prosit Neuer, Kinder. Komm her, Molly, setz dich zu. Kann ich's sehen, bin schon vergeben. Schade. Komm her, Molly, hier sind ja, alte Bekannte von dir. Wer denn? Prosit Neuer, Clara Fina Gullaborg. Prosit Neuer. Nein, nie. Komm her, Clara. Lass mich los, lass mich los. Ja, komm doch. Nicht mit dir. Mensch, Eriksen, die hast du wohl eher ausgezogen, was? Komm jetzt, Clara Fina. Ich habe ein Recht auf dich. Hier hast du dein Recht. Jetzt läuft sie davon. Ach, so eine Schweinerei. Das ganze Gesicht hat sie mir zerkratzt, den Anzug zerrissen, das Luder. Und das soll ja heimgezahlt werden, sobald ich nach Skolicke komme. Na, Patterson, glaubt ihr, dass das ein gutes Geburtstagsbild wird? Die Damen und Herren dort müssen etwas zusammenrücken. Lars Gunnarsson, Sie kommen nicht mit auf die Platte. Ach, Anna, rück doch etwas näher an unsere Mutter heran. So, so, ja, das gibt eine schöne Gruppe. Wenn unsere Mutter, das Geburtstagskind, sich nur noch etwas mehr zur Anna hinbeugen möchte. So, danke. Mein Platz sollte ja wohl hier sein. Also, dann könnt ihr knipsen, Patterson. Dann können wir knipsen. Darf ich die Herrschaften bitten, recht freundlich auszusehen? Ein Geburtstag ist doch ein Freudentag. Also bitte recht freundlich. 21, 22, 23. Danke. Ein Augenblick. Ich mache noch eine Aufnahme. Ist das notwendig, Patterson, das Geld zu verschwenden? Guten Tag wünsche ich. Guten Tag, Herr Probst. Guten Tag, Herr Probst. Herzlich willkommen. Guten Tag, Lars Gunnarsson. Lassen Sie sich nur nicht stören. Wir haben nur eine Aufnahme gemacht. Wir sind fertig. Tja, Herr Probst. Nun ist unsere liebe Mutter 70 Jahre geworden. Der Herr Probst haben mich alte Frau durch einen Besuch erfreut. Es war ein schöner Anblick, als ich vorhin eintrat. Die Älteste der Familie von all ihren Lieben umgeben. Wir hoffen ja sehr, dass es Patterson gelingt, ein schönes Familienbild zu machen. Der Kaiser von Portugalien kommt mit seiner Frau. Wer ist denn das? Jan Andersen, Herr Probst. Ihr habt schon von dem Schwachkopf gehört. Warum hat er sich denn das Flittergold und die Weihnachtssterne umgehängt? Er bildet sich ein, seine Tochter, die in der Stadt ein schlechtes Leben führt, sei Kaiserin geworden. Ich grüße euch, meine lieben Untergebenen. Na, kommst du auch her, du Schwachkopf? Ja, an so einem Tag können sich alle aufdrängen, gebeten und ungebeten. Teure Mutter Auffaller, darf ich euch nun viele und gute Jahre wünschen? Danke, lieber Jan. Ich danke dir, dass du dich herbemüht hast. Viel Glück, Mutter Auffaller, und alles Gute. Ich danke dir, Trine. Ich hätte euch Geschenke und Gaben bringen mögen, Mutter. Aber daraus ist nichts geworden. Jan wollte gern ein Lied euch zu Ehren machen, Mutter. Aber er hat es nicht zusammengebracht. Ja, ich bekam nicht die Erlaubnis dazu. Denn als ich in den Wald kam, da begann er gleich mitzusingen. Aber als ich den Kopf auf das Gras legte, ja, was war das? Da tönten Orgeln und Trommeln und Trompeten. Und die kleinen Drosseln flöteten und die Buchfinken pfiffen. Ja, das hatte Takt und Melodie. Das könnt ihr mir glauben. Das muss doch wunderbar klingen, Jan. Was sangen Sie denn, Jan? Sie sangen das Kaiserlied. Das Kaiserlied? Können wir das nicht einmal hören? Ja, dann müsst ihr etwas beiseite rücken, damit ich die Spielleute besser hören kann. Der Vater unserer Kaiserin geht durch den Wald mit frohem Sinn. Wie es die Zeitung meldet, Österreich und Portugal, Metz und Japan allemal. Bum, bum, la rulla, bum, bum. Diesen Kehrreim singen wir mit. Bum, bum, la rulla, bum, bum, bum. Da ist das Lied schon aus? Nein, es kommt noch ein Vers. Aber der kann jetzt noch nicht offenbart werden. So lass doch hören, ja. Nein, nein, meine mutigen Generale und Höflinge. Es nützt nichts, dass ihr mich bittet. Diesen Vers bekommt nur die Kaiserin zu hören. Ach, bitte, bitte, Kaiser Johannes. Nein, meine kleine Hofdame. Jetzt müsst ihr euch alle gedulden. Nicht jeden Tag lässt ein Kaiser sich herab, euch etwas vorzusingen. Merkwürdig, wie mächtig du geworden bist, Jan. Das kann ich nicht recht begreifen. Mein lieber Bischof, das ist nun einmal so. Daran musst du dich gewöhnen. Findest du es denn richtig, du zu mir zu sagen? Ich bin doch der Propst des Kirchspiels. Und ich bin der Kaiser von Portugalien. Und wer dem Kaiser nicht den Titel geben will, auf den er Anspruch hat, mit dem ist der Kaiser fertig. Und wir wollen uns doch nicht streiten. Du bist hochmütig, weil du ein Band da im Knopfloch trägst. Aber sieh nur hier auf meiner Brust. Sieh nur, wie es blitzert und glitzt. Ja, sieh diesen hier und diesen und das große Malion hier in der Mitte. Ja, das sind Orden. Das ist etwas anderes als dein Stückchen Band da. Ja, jetzt sehe ich, dass eine richtige Majestät vor mir steht. Ihr seid ja neu hier, dass euch dies Versehen nicht angerechnet werden soll. Ja, aber sag mal, Jan, was ist das eigentlich für eine Kaiserin, von der du vorhin gesungen hast? Du hast sie vor ihrer Erhöhung gut gekannt. Ach, du redest wohl von deiner Tochter. Von der Kaiserin Clara von Portugalien, ja. Lars, gäbe es nur ein Mittel, seinen Verstand zu retten. Herr Probst, ich könnte mir fast denken, wie man ihn von diesem Kaisergedanken abbringen könnte. Vielleicht wäre ich der Nächste dazu, die Sache in die Hand zu nehmen, damit er nicht der Gemeinde zur Last fällt. Aber geht glimpflich vor, Lars Gunnarsson. Das will ich. Meine Frau wartet nur darauf, dass wir zu Tisch gehen. Wenn es dem Herrn Probst genehm ist, hier oben am Tisch neben dem Geburtstagskind Platz zu nehmen. Oh, danke sehr. Wir können ja nur Alltagskost bieten, aber wenn der Herr Probst vorlieb nehmen wollen. Danke, danke, Anna Gunnarsson. Ihr habt wohl das gemästete Kalb geschlachtet. Ja, immer einschenken, einschenken. Mutter muss doch noch ein Stück haben. Sorgt doch für Mutter, Anna. Aber Mutter braucht man doch in ihrem eigenen Haus nicht zu nötigen. Aha, Rede. Mhm. Ich möchte gern ein paar Worte aus Anlass des Tages, an dem unsere liebe Mutter 70 Jahre alt wird. Gott sei Dank ist unsere Mutter gesund und rührig und kann trotz ihres hohen Alters diesen Tag zusammen mit ihren Kindern und Kindeskindern feiern. Deshalb möchte ich meinen, dass es angebracht wäre, dass wir alle das Lied singen würden. Nun lasst uns gehen und treten mit Singen und mit Beten. Ja, liebe Mutter, da der Kaiser kein Lied für dich gemacht hat, so musst du dich mit dem gewöhnlichen Choral begnügen. Meine lieben Gemeindekinder, es hat sich so gefügt, dass die erste Zusammenkunft, die ich mit meinen Gemeindekindern außerhalb des Gotteshauses habe, hier stattfindet. Das nehme ich als ein gutes Zeichen. Denn das Erste, was meine Augen sahen, war die Älteste der Familie umgeben von all ihren Lieben. Und ich dachte bei mir selbst, als Unterschrift unter diesem Bilde müsste stehen, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe auf Erden. Wie wahr und wie schön. Da steht einer vor der Tür und wagt nicht hereinzukommen. Sieh nach, Petersen. Nein, hier ist keiner. Ihr müsst euch verhört haben, Jan. Ja, wo waren wir doch stehen geblieben? Ach ja. Seht, meine lieben Gemeindekinder, wenn man auf einem alten Erbhof wie diesem ist, wo eine Generation nach der anderen Liebe, Treue und Gottesfurcht zusammengehalten hat. Trine, sieh doch mal nach. Da draußen ist jemand. Ich bitte euch deshalb zu bedenken, wenn ihr hier versammelt seid. Geht doch, Trine. Ist keiner da? Wenn Jan Hochwürden immer wieder in der Rede stören muss, soll er besser gehen. Aber nein, lass doch Jan nur hier bleiben. Es gereicht einem jungen Paar nicht nur zur großen Ehre, eine alte Mutter oder einen alten Vater froh und zufrieden bei sich zu haben. Da ist jemand, sage ich. Oh, aber so kommt doch herein. Hier ist Platz genug. Aha, meinst du das? Ja, dann werde ich es ihm bestellen. Nun, Jan, jetzt kannst du uns wohl sagen, wer uns so oft gestört hat. Das war unser alter Herr, Erik Auffaller. Er wollte nicht hereinkommen. Aber er hat mir für Lars eine Bestellung aufgetragen. Er wollte wohl zum Geburtstag gratulieren. Davon hat er nichts gesagt. Bestelle Lars von mir, sagte er, dass das vierte Gebot ein strenges Gebot ist. Er soll bereuen und bekennen. Es wird ihm Zeit gelassen, bis heute die Sonne untergeht. Also das hat er gesagt. Na, wir wissen ja alle, dass du närrisch bist. Ich habe dir nur Eriks Worte überbracht. Er meint, es gäbe eine Vergebung. Und er wolle Lars nichts Böses antun, obwohl der ihn draußen im Schnee liegen und in der Kälte umkommen ließ. Wir wissen ja alle, dass Jan nicht gut auf mich zu sprechen ist. Wenn man es sehr genau nimmt, könnte man ja sagen, dass ich eine Art Schuld daran habe, dass seine Tochter in die Stadt ging. Das kann er mir nicht verzeihen. Aber zum Teufel, ich bin nicht schuld daran, dass sie den Schmutz und das Verderben gesucht hat. Ja, was zum Satan? Was seht ihr mich denn alle so an, als wäre ich ein Mörder? Ja, bloß weil der Idiot etwas gegen mich hat? Ich wollte bloß meine Forderung bezahlt haben. Patterson, gib mir die Flasche Branntwein. Trink nicht so viel. Lars Gunnarsson, wenn man eine Sünde begangen hat, so ist das Bekennen die einzige Rettung. Ich gehe jetzt nach Hause. Und habt ihr etwas auf dem Gewissen, so kommt zu mir, ehe es zu spät ist. Guten Tag. Ja, geh nur, Pfaff. Branntwein! Er säuft sich ja zu Tode. Kommt, ihr Lieben. Lass den Mörder allein. Schwiegermutter! Schwiegermutter! Anna, ruf deine Mutter herein! Sie soll sofort hereinkommen! Lass mich! Kommt, Kinder! Das soll dir heimgezahlt werden, du Bettler! Und zwar mit blutigen Zinsen! Her mit dem Stock! Her mit der Mütze! Mein Zepter! Meine Krone! Die Erbstücke gehören auf Faller! Das sind Gegenstände, die immer in Ehren gehalten wurden! Ich lass mir nicht gefallen, dass sie durch einen Schwachkopf lächerlich gemacht werden! Meine Höflinge und Kavaliere, jetzt müsst ihr euch bemühen, dem Kaiser seine Kronregalien zurückzuschaffen. Ich warte. Warten hast du freilich gelernt. Wartest du nicht Tag für Tag auf dein dreckiges Luder? Ach, so schäm dich doch. Wenn die Kaiserin kommt... Halt's Maul mit deinem Gewäsch! Das ganze Dorf weiß, dass deine Tochter ein Luder ist! Wenn die Kaiserin Clara von Portugalien vor dir steht und sieben Könige ihre Schleppe tragen und sieben zahme Löwen zu ihren Füßen liegen, dann werden wir ja sehen, Lars Gunnarsson, ob du zu ihr dasselbe zu sagen wagst, was du heute mir sagst. Ha, wenn ich ein liederliches Schwein wäre, so würde ich dem Dreckluder ein paar Taler hinschmeißen, wenn es mich gelüstet, in dem Hurenhaus mit ihr schön zu tun. Was? Ihr beschimpft mich in meinem eigenen Haus? Werdet ihr gleich machen, dass ihr rauskommt, ihr Schweine? Ja, euch ja! Jetzt wird Lars Gunnarsson auf Faller selber das Luder holen, damit alle sehen können, wer die Wahrheit gesagt hat. Das vierte Gebot ist ein strenges Gebot. Es kostet Strafe, wenn man es übertritt. Wir sollen von Großmutter bestellen, ob der Kaiser und Trine nicht zu ihr kommen wollten. Danke, kleine Ingeborg. Wir kommen gleich. Hier liegt ja das Zepter des Kaisers. Und die Krone. Wollt ihr sie nicht mehr tragen, Kaiser Johannes? Doch, herzensgern, meine kleinen Hofdamen. Aber ich will euch sagen, meine Kavaliere waren vorhin etwas nachlässig. Und ein Kaiser kann sich doch nicht gut selber bücken. Aber ich erwartete, dass meine Tochter, die Kaiserin von Portugalien, mir Helferinnen senden würde. Erzähl uns was von Portugalien, Kaiser Johannes. Das kannst du so gut. Ja, seht ihr, meine kleinen Hofdamen, wenn man nur die Pforte öffnet, so sieht man schon goldene Blumen an den Büschen und Bäumen. Und jeder, der will, bekommt gleich einen großen Kalbsbraten. Und für die Durstigen ist reichlich Bier und Saft da und schöne Kuchen, so viel man haben will. Wenn man dieses Land nur einmal sehen durfte, Kaiser Johannes. Mich gelüstet es auch, dorthin zu ziehen. Aber ich kann nicht gut ohne Trine reisen. So nehmen Sie doch mit. Nein, nein, nein, meine kleine Hofdame, das geht nicht. Ist leider nicht zu machen. Denk nur, Trine, deinetwegen bleibt der Kaiser daheim. Erzähl weiter von Portugalien, Kaiser Johannes. Nein. Jetzt müssen wir zur Großmutter, Kinder. Was ist denn das? Die Gäste fahren fort. Komm, wir wollen zusehen, Kirsten. Ja, komm, Ingeborg. Jan, es war doch sehr schön von dir, dass du mich nicht verlassen und nicht ohne mich nach Portugalien reisen willst. Still, Trine. Sei still. Hörst du nichts? Das ist doch nur ein Wagen, der vorbeifährt. Das ist Lars. Ach, so eine Schande, wie er die Pferde misshandelt. Er ist eben betrunken und wütend. Hör nur, wie es in den Bergen dröhnt. Das dröhnt wie Posaunen. Sieh nur, es flammt. Ein Zeichen am Himmel. Gottes Henker zieht das Schwert. Oh Gott, behüte uns, jetzt sind sie an der Biegung. Das kann nicht gut gehen. Ich kann das nicht sehen. Das Zeichen der Sünde und des Todes, wenn der jüngste Tag naht. Oh, wie er zugerichtet ist von Blut und Schmutz. Ja, es ist Blut an seinen Händen. Und wenn nach ihm gefragt wird, so wird man ihn nicht finden. Ja, jetzt kannst du die Erbstücke in Frieden behalten, Jan. Lars ist tot. Der Narr. Der einfältige Tor. Warum hat er nicht auf die Botschaft gehört, die der Kaiser Johannes von Portugalien ihm brachte? Sag, Ulla, hast du jemals gefunden, dass ich hochmütig gegen dich war, obwohl ich im kaiserlichen Prunk umhergehe? Nie im geringsten. Das freut mich, Ulla. Ich kann dich nicht beschuldigen, dass du neidisch warst. Und Trine auch nicht. Aber für Trine war es ja nicht immer ganz leicht. Trine ist ja nun tot. Sie legte manchmal los und kriegte einen puderroten Kopf, wenn sie so sagte, sie wolle von Clara Gullas Kaiserinnenwürde nichts mehr hören. Aber sie ist mir immer eine gute Frau gewesen, wie ich es nur wünschen konnte. Ja, das war sie. Manchmal haben wir ja ein bisschen gezankt und gebrummt. Aber sie muss mir doch wohl vergeben haben. Denn als sie jetzt zum Sterben kam, da hat sie sich im Bett halb aufgerichtet und hat zu mir gesagt, alles Gute im Leben hast du mir geschenkt, Jan. Das waren schöne Worte. Es wäre doch eine große Freude und Erleichterung für Sie und mich gewesen, wenn Ihre Majestät die Kaiserin Gulla in Gnaden erlaubt hätte, dass Trine ebenso erhöht worden wäre wie ich. Aber siehst du, ich hätte Trine wohl nie dazu gebracht, sich ein Goldmalion ins Haar zu stecken und sich zu putzen, wenn die Kaiserin zu Besuch gekommen wäre. Nein. Dazu hättest du sie nie gebracht. Es kann schon sein, dass mein kleines Mädchen deshalb nicht gekommen ist. Denn putzen muss man sich ja, Ulla. Aber jetzt kann es sie ja nicht mehr hindern. Das denke ich auch, Jan. Weißt du etwas, Ulla? Nein, ich habe nur so ein Gefühl. Ich gehe jetzt zur Audienz auf die Brücke. Du sorgst inzwischen für Haus und Hof, Ulla. Ja, ich setze den Kaffee auf. Die Schlampe ist Kaiserin der Hölle. Die Schlampe. Guten Tag. Mein Gott. Kennst du mich nicht? Ist das Clara Gulla? Ja. Hast du mich denn nicht erwartet? Ich dachte, du kämst mit dem Dampfer. Wir haben ein Auto genommen. Hättest du nicht ein Bild schicken können, ehe du kamst? Ich bin ja hier. Das ist das ähnlichste Bild. Und du hättest deinen Eltern immerhin ein paar Briefe schreiben können. So hätte ich das. Ja, bloß einen Gruß, damit sie wenigstens wussten, dass du am Leben warst. Das weiß ich schon, Ulla. Aber mit mir ist es ja gleich zu Anfang schiefgegangen. Und wenn man nichts Gutes schreiben kann, so soll man es lieber bleiben lassen. Ich bin allen aus dem Wege gegangen, die von hier waren. Ach, du siehst mein Kleid an, Ulla. Ich hätte wohl ein Trauerkleid anziehen müssen. Aber ich fand es wichtiger, so rasch wie möglich zu kommen. Man trauert ja auch nicht mit den Kleidern. Es ist so sinnlos, dass Mutter jetzt sterben musste. Gerade wo es anfing, gut zu gehen. Ich habe Geld in ein Geschäft gesteckt und habe ein Gasthaus. In einem halben Jahr habe ich die Summe beisammen. Dann wollte ich in einem flotten Auto ankommen. Ich wollte Vater und Mutter abholen und sie in ein kleines, hübsches Häuschen bringen. Mit diesen Gedanken habe ich all die Jahre gespielt. Es kommt nie so, wie man sich's denkt. Nein, das weiß man ja. Nun, wenn ich zu spät gekommen bin, um Mutter eine Freude zu machen, so soll wenigstens Vater eine umso größere haben. Adolf. Ja, Schatz. Ja, das ist wohl der Herr Vater. Lass doch den Unsinn, Adolf. Das ist Ola Bengtsen. Freut mich, Adolf Svensson. Mitdirektor der Bar, The Yellow Blossom. Das versteht er doch nicht. Ja, und Fräulein Molly ist Bräutigam. Das versteht man doch. Pack jetzt rasch aus, damit wir den Tisch gedeckt haben, wenn Vater kommt. Vater ist wohl drüben auf Faller. Dort ist er schon viele Jahre nicht mehr gewesen. Ja, wie hat er denn das Essen beschafft? Das hat wohl meistens Trine getan. Deshalb habe ich dir ja auch den Brief schreiben lassen, dass Trine gestorben ist. Ja, sieht nur guter Mann, ne? Oh, das sieht wahrhaftig fein aus. Kann man das alles essen? Man kann, guter Mann, man kann. Wir sind gleich abgefahren, als wir den Brief bekamen und haben nur mitgenommen, was wir zur Hand hatten. Nun, das war ja nicht bloß Graubrot und Gerstengrütze. Na und hier? Und das ist auch nicht bloß Brunnenwasser, was? Trinkt. Oh, das zerreißt einem ja das Bauchfell. Was ist denn da los? Komm, Molly, komm ans Fenster, rasch. Hier gibt es etwas zu sehen. So eine Vogelscheuche, was? Mein Gott, Ola. Wie der sich ausstaffiert hat. Ola, das ist doch nicht. Doch. Vater, ist das Vater? Ich war noch nicht dazu gekommen, es zu sagen. Hat er den Verstand verloren? So steht's schon lang mit ihm. Mein Gott, ist das meine Schuld? Sag, Ola, ist das meine Schuld? Unser Herrgott hat es so gefügt in seiner großen Barmherzigkeit. Er sah, dass Janis allzu schwer hatte. Ruhig, meine Untertanen. Willkommen, du Clara Fina Kullaborg. Vater. So sei du uns willkommen. Nun bist du heimgekehrt. Oh, hör doch auf. Lass ihn. Er hat sich all die Jahre darauf gefreut, dir sein Lied vorzusingen. So sei du uns willkommen, nun bist du heimgekehrt. Wie es die Zeitung meldet, allmächtiger Gott, Österreich und Portugal, Metz und Japan, alle mal. Bum, bum, la, du, la, bum, bum. Bum, bum, la, du, la, bum, bum. Mach das hier raus, Bum! Der Vater unserer Kaiserin geht durch den Wald mit frohem Sinn. Wie es die Zeitung meldet. So sei doch still! Kaiserin Clara. Was für ein Unsinn. Willst du dich über mich lustig machen? Hör auf! Wie du willst, Clara Kula. Für eine so erhabene Person wie meine Tochter ist es notwendig, unerkannt durch das Land zu reisen. Hier würde ja ein furchtbarer Auflauf entstehen, um die Kaiserin, um Clara Kula zu sehen. Siehst du, Ola? Deshalb hat sie sich auch so hässlich machen müssen. Findest du, dass ich hässlich geworden bin, Vater? Aber ich weiß ja, dass die hässliche Maske nur dein schönes Gesicht verbergen soll. Er ist völlig übergeschnappt. Gehört der da zu deinem Gefolge? Das ist Restaurateur Svensson. Vor dem musst du dich in Acht nehmen, Kind. Nimm ihn nie mit nach Portugalien. Das ist ein Verräter, ein meineiliger Verbrecher. Ich schäme mich, wenn du so von einem Mann redest, den du gar nicht kennst. Vergib mir, Clara Kula. Nein. Du darfst dich deines Vaters nicht schämen. Nimm doch die alberne Mütze ab! Du siehst ja aus wie eine Vogelscheuche. Alles soll geschehen, wie du willst, Clara Kula. Kaiserkrone und Zepter sollst du nicht tragen, solange sie nicht selber ihre Reichsregalien trägt. So hör doch auf! Ich halte das nicht aus! Ach, herzliebste Clara Kula, jetzt verstehe ich es erst. Du bist auf der Flucht vor deinen Feinden, Kind. Trachten sie dir nach dem Leben. Vielleicht sind sie auf deiner Spur, lauern hier hinter dem Hause. Aber ich werde dich vor ihnen schützen, Kind. Ich werde dich vor ihnen schützen, Kind. Jetzt will er wohl draußen wieder einen Aufzug veranstalten. Du hast ihn sehr geängstigt. Hast du denn nicht gehört, was er sagte, Ola? War es nicht, als sei jedes Wort darauf berechnet, mich zu verletzen und zu quälen? Molly, hier bleibt nur eins zu tun. Möglichst rasch in eine Anstalt. Wenn ihr Jan ins Irrenhaus bringt, dann bringt ihn lieber gleich um. Pflegt ihr hier auf dem Land Verrückte frei herumlaufen zu lassen? Ich weiß gar nicht, ob Jan so verrückt ist. Na, ich fahre jetzt nach dem St. Josefshaus und spreche mit dem Professor. So kann man nicht an seinem Vater handeln, Clara Kula. Na, hört einmal zu, Ola. Ihr redet ja, als wollten wir ihm etwas zuleide tun. Ganz im Gegenteil. Mein zukünftiger Schwiegervater soll eine möglichst gute Verpflegung bekommen und wieder gesund werden. Aber was dann? Wenn Jan gesund wird, wenn er Clara Kula sieht, wie sie... wie sie geworden ist. Ach, das meinst du? Nimm dich in Acht. Beleidige meine Braut nicht. Fällt mir nicht ein. Aber er müsste auch selbst sehen können, dass Gott ihm die Augen geblendet hat, damit er nicht alles so sieht, wie es ist. Und das soll man nicht ändern. Geh jetzt nach Haus, Ola. Hier hast du 10 Kronen. Ich will euer Geld nicht. Jan ist mein Freund. Und ich hoffe, Clara Gula will es auch sein. Zweifelst du daran? Wenn Jan so traurig war, so war er das nicht, weil du ins Unglück gekommen bist. Nein, er hat nur deine große Lieblosigkeit nicht ertragen können. Ola. Du hast ihm den Verstand genommen. Nimm ihm jetzt nicht auch die Kaiserträume. Die kann er nicht missen. Ich gehe jetzt, Clara Gula. So, Molly. Ich sage jetzt dem Chauffeur Bescheid und dann gondeln wir mit ihm los. Glaubst du bestimmt, dass das richtig ist? Es bleibt doch nichts weiter übrig. In der Anstalt kann er vielleicht seinen Verstand wiederbekommen. Der scheint übrigens nie besonders groß gewesen zu sein. Du bleibst also hier und ordnest die Hinterlassenschaft. Soll ich nicht lieber mitkommen? Gott behüte, dann wird er ja ganz fuchsteufelsnärrisch. Ich gehe jetzt. Clara Gula! Clara Gula! Komm, wir flüchten. Hast du mit Ola gesprochen? Ola? Was weißt du denn von unseren Feinden? Was für Feinden? Alle die, die du in deinem Kaiserreich zu bekämpfen hast. Hochmut und Härte, Laster und Wollust und Bosheit. Die habe ich manchmal getroffen, ja. Aber die sind nicht so gefährlich, wie du glaubst. Du durchschaust sie nicht, Kind. Der gefährlichste von allen ist der, der bei dir war. Der Handlanger des Teufels, der Gefolgsmann des Bösen. Das ist doch mein guter Freund, Restaurateur Svensson. Aber siehst du denn nicht das Zeichen auf seiner Stirn? Er will nur dein Verderben. Jetzt will ich dir was sagen, Vater. Der Mann, den du so beschimpfst, ist mein Bräutigam. Er hat mir zu dem verholfen, was ich jetzt bin. Glaub ihm nicht, Clara Gula. Glaub ihm nicht. Ach, du lieber Gott im Himmel, so hilf mir doch, dass Clara Gula meine Worte hört. Er rette sie vor dem Verderben einerlei, wie es mir ergeht. Lieber Gott im Himmel, nimm alles von mir, sogar Portugalien, sogar mein geliebtes Kind. Wenn man nicht bereit ist, das Beste zu opfern, weiß man nicht, was Liebe ist. Hier, Chauffeur. Er hat den Verstand verloren. Wir bringen ihn ins Irrenhaus. Warte, bis ich dir ein Zeichen gebe. Willst du uns helfen, die Kaiserin zu beschützen? Das fragst du mich, Judas Ischarion! Jetzt aber Schluss! Ich lass mir holst der Teufel diese Beleidigungen nicht mehr gefallen! Ich weiche nicht von der Kaiserin! Du kannst mir das Leben nehmen, Verräter, Mörder! Wirst du wohl das Maul halten, alter Schwätzer? Komm, Chauffeur, wir schaffen ihn weg! Hilfe, Kavaliere! Meine mutigen Generale und Höflinge, die Feinde... Oh nein, Adolf, lass ihn hier! Aber Molly, während du jetzt nicht auch noch verdrehst! Lass ihn hier, Adolf, ich bitte dich! Oh mein Gott. Guten Tag. Was ist? Ist der Kaiser nicht zu Hause? Meinst du etwa Jan Andersen? Wir nennen ihn alle den Kaiser. Ich wollte ihm den Stern geben. Er lag draußen auf der Erde. Was soll er mit dem Pappding? Das sind richtige Sterne. Der Kaiser sagt, wenn man im Land der Sehnsucht wohnt, lässt man sich nicht an irdischen Dingen genügen. Und dann lacht er ihn aus. Keiner lacht über den Kaiser. Wir wissen alle, dass der liebe Gott ihm den Verstand genommen hat. Hast du den Kaiser gern? Das hab ich. Nicht einer im ganzen Dorf kann so schön erzählen wie er. Was erzählt er euch denn? Von der Kaiserin und dem schönen Land Portugalien. Erzähl mir auch etwas. Komm, setz dich hierher zu mir, mein Kind. Zuerst erzählt er von der Kindheit der Kaiserin, als sie noch ein ganz gewöhnliches kleines Mädchen war. Aber sie, gewöhnlich war sie eben nicht. Denn schon als ganz kleines Ding konnte jeder merken, dass sie eine Prinzessin war. So fein und schön und gut war sie. Und als... Thank you. Zuerst war er etwas unruhig und wollte sich freimachen. Aber dann beruhigte er sich. Der Puls war heute früh etwas schwach. Kann er nicht wieder gesund werden, Herr Doktor? Die Diagnose lautet auf originäre Paranoia. Größenwahnsinn. Er bildet sich ein, Kaiser zu sein. Wie kommt er nur darauf? Ein armer Häusler. Tja, gerade die Ärmsten an Geist und Gütern bilden sich oft ein, zu den Mächtigen der Erde zu gehören. Und ist gar keine Hoffnung auf Heilung mehr? Schwerlich. Ich weiß auch nicht, ob man seine Heilung wünschen soll. Am Tisch des Lebens scheint kein Platz mehr für ihn zu sein. Nein, der ist abgedeckt. Kann ich mit ihm sprechen? Dem steht nichts im Wege. Ich werde es veranlassen. Du hättest mit diesem Besuch warten sollen. Es wird dir nur wehtun, den alten Narren zu sehen. Geh jetzt, Adolf, geh! Schrei doch nicht so. Ich gehe ja schon. Ich warte draußen, wenn du was von mir willst. Ich bitte euch nur um das Einzige. Schickt Nachricht nach Portugalien. Rettet die Kaiserin. Nehmt mein Leben, aber rettet die Kaiserin. Hier ist Besuch für Eure Majestät. Clara Fina Kullaborg. Vater. Bist du von deinen Feinden losgekommen? Ja, Vater. Los von allem? Auch von dem Schlimmsten, dem Judas Ischariot? Auch von ihm. Gott sei Dank. Dann sind wir gerettet. Ja, Vater. Wir sind gerettet. Dank, meine braven Kavaliere und mutigen Generale. Dank, dass ihr der Kaiserin beigestanden habt. Hier hast du deinen Stern. Der ist von deiner kleinen Hofdame. Nanu, mein großes Goldmaillon. Hab ich doch vergessen, das anzulegen. Und hier hast du wieder deine Krone und das Zepter? Ja, jetzt ist man wieder im Staat. Du wirst auch bald so geschmückt sein. Ja? Sag mir, Kaiserin, es ist doch so in deinem Kaiserreich, dass man dort nie zornig wird und nie harte und böse Worte gebraucht. Nein, nie. Sag, ist es in deinem Lande bekannt, dass ich dein Vater bin? Ja, jeder Einzelne im Kaiserreich weiß das. So, so. Sieh einer an. Aber wie ist es mit den 7 zahmen Löwenkind? Hast du die Tiere noch? Alles ist so, wie du dich daran erinnerst, Vater. Ich wünschte nur, Trine hätte das auch sehen können. Sie war doch immer so kleingläubig. Die Größe kam über mich an dem Tag, als du zur Welt kamst und ich den Zug von Königen und Fürsten daherschreiten sah, die alle dir huldigen wollten. Vater, lieber, lieber Vater. Ja. Ja, die Tränen habe ich auch gekannt. Freudentränen, Glückstränen. Wir freuen uns beide des Siegs. Aber der Kampf war so hart, Vater. Mit einem muss ich gleich sprechen, wenn ich durch das Tor in Portugalien gehe. Mit dem Hoforganisten. Er geht dann mit uns zur Orgel und dann singen wir beide den letzten Vers des Kaiserliedes, den ich noch nie jemandem verraten habe. Wie heißt dieser Vers, Vater? Doch die Macht des Erdenrund weicht vor unseres Herzens Bund, wie es die Zeitung meldet. Österreich und Portugal. Sag mal, Moni, wie lange willst du noch mit dem alten Narren da? Der Judas! Der Verräter! Hilfe! Hilfe! Wir sind verloren! Zu Hilfe, mutiger Generale! Zu Hilfe! Vater! Arzt! Vater! Arzt! Lieber Vater! Kommen Sie. Fassen Sie mit an. Wir legen ihn auf den Divan. Ich will ihn untersuchen. Bitte gehen Sie etwas zur Seite. Ja. Was ist? Paralysis cordis. Ist Vater tot? Es war ein Herzschlag. Das war wohl das Beste. Er hätte seinen Verstand nie wiederbekommen. Ich muss zu einem Kranken. Schwester, bitte bleiben Sie hier. Gewiss, Herr Doktor. Ja. Na, Molly, nimm es nicht so schwer. Es war das Beste, was geschehen konnte. Hörst du, Molly? Ich heiße nicht Molly. Schwester? Ja, Fräulein? Ich möchte so gern. Glauben Sie, dass es möglich wäre? Könnte ich hier wohl eine Stellung bekommen? Als Dienstmädchen, als Rheinemacherfrau, ganz einerlei. Ich könnte vielleicht mit dem Inspektor darüber sprechen. Sie können sagen, dass ich Vaters ganzes Geld dem Hospital schenke. Wie viel ist das? An die 10.000 Kronen. Das ist viel Geld. Das könnte eine schöne Stiftung werden. Sie soll Vaters Namen tragen. Ich werde es gleich dem Inspektor sagen. Ich danke. Ich danke Ihnen, meine Dame. Das ganze Geld? Womit willst du denn dein Geschäft betreiben? Geschäft? Ich habe kein Geschäft. Bist du denn verrückt? Komm doch zu dir, Molly! Ich heiße nicht Molly. Ich heiße Clara Fina Gullaborg. Ich bin die Tochter des Kaisers von Portugallien. Von Radio Frankfurt hörten Sie Der Kaiser von Portugallien von Selma Lagerlöf in einer Funkfassung von Hans Kettler. Die Personen und ihre Sprecher waren Jan Andersen, Hans Mahnke, Trine, seine Frau, Maria Fauser, Clara Fina Gullaborg, Gisela Uhlen, Mutter auf Falla, Frenze Roloff, Lars Gunnarsen, ihr Schwiegersohn, Richard Münch, Ola Bengtsen, Rudolf Ried, Adolf Johannes Schauer. Ferner sprachen Werner Schrötter, Lotte Rausch, Herbert Ebelt, Werner Siethoff, Kriemhilde Thalwitzer, Hans-Martin Köttenich, Genia Kurz, Gudrun Gewecke, Lieselotte Krohn, Lotte Bartels und viele andere. Ton Reinhold Gehrmann, Schnitt Ruth Metz, Regieassistent Matthias Neumann, Musik Winfried Zillig, Regie Theodor Steiner.